Die Wasserkrieger. Ein Hörspiel in zwei Teilen von Tim Staffel. Regie: der Autor. Teil 2. Die Wasserkrieger. Der harte Kampf ums blaue Gold. Mit Mia Schelling. In meiner Eigenschaft als Vorsitzender eröffne ich hiermit die 8. Sitzung des Weltwasserrats in Brasilia und begrüße die Delegierten. Boas Winders. Der Weltwasserrat ist die Denkfabrik der Wasserpolitik. Die Mitglieder sind Investmentbanker, Unternehmer der Wasserindustrie, Hydrologen oder gehören Bau- und Bergwerkskonzernen an. Auf der Tagesordnung stehen heute Staudammprojekte in Äthiopien, der Wachstumsmarkt Wasserkraft auf Grönland, der Ausbau der Entsalzungsanlagen in Israel sowie ein Kanalprojekt in China. Hi, ich bin Fadi. Ich dolmetsche die Saudis und Ägypter. Und außerdem für Palästina. Ja, El, ich mache Israel. Ich dachte, es gibt keine palästinensische Delegierten. Übersetzt du so ungenau, wie du redest, Fadi? Fadi hat es mir ermöglicht, dass ich von seiner Kabine aus über die Dolmetscheranlage aufnehmen kann. Patti, Chinesen. Pitt, für Dänemark. Marie, Indien. David, ich mache die Äthiopier. Ich habe Russland. Birgit. Luke, Amis und Kanada. Es geht los. Der dänische Delegierte spricht zuerst. Durch die Erwärmung des Klimas verwandelt sich das Eis der Gletscher auf Grönland in fließendes Wasser. Das setzt ein ungeheures Potenzial an Energie frei. 8000 Terawatt, jährlich. Das entspricht dem 4-fachen Verbrauch der USA und dem 10-fachen Europas. Sie spricht ja Finnisch und nicht Dänisch. Grönland liegt in den Gewässern der USA. Also beanspruchen wir das erste Zugriffsrecht. Das sehen wir in China anders. Der arktische Ozean gehört euch Amerikanern genauso wenig wie uns Russen oder sonst wem. Dänemark ist bereit, seine Energie sowohl nach Europa als auch nach Nordamerika zu exportieren. Es geht uns um das Investment in ein dafür notwendiges unterirdisches Leitungssystem. Was ist mit China? Wir protestieren. Wusstet ihr, dass man in Malaysia zum Tode verurteilt wird, wenn man Wasser verschmutzt? Wer hat das behauptet? Jedenfalls können wir Ägypter die Staudammprojekte Äthiopiens auf keinen Fall länger tolerieren. Ich fordere Ägypten auf, sich an die Tagesordnung zu halten. Ich scheiß auf ihre Tagesordnung. Entschuldigung? Das Wasser des Nils wird zwischen Sudan und uns Ägyptern aufgeteilt. Das haben die Briten schon 1959 so bestimmt und das Abkommen ist nach wie vor gültig. Äthiopien steht also nichts vom Nilwasser zu. 90% des Wassers vom Nil stammt aus Äthiopien. Ihr Ägypter lebt vom Nil, aber nicht eine Quelle, die ihm speist, entspringt bei euch. Wir brauchen das Wasser genauso dringend wie ihr. Ohne die Dämme überleben wir nicht. Ihr verdickt euer fruchtbares Land doch eh nur an die Inder. Wir haben das Land an Indien und Saudi-Arabien verkauft. Sie haben an Saudi-Arabien verkauft? Indien ist dieses Land und das Wasser zu seiner Bewässerung exklusiv zugesprochen worden. Wir haben in Äthiopien genug für alle. Nur nicht für euch Äthiopien. Wir haben ein Problem mit der Übersetzung. Ihr verhungert doch alle, weil Inder und Saudis euer Land bewirtschaften, damit sie selbst genug zu fressen haben. Können wir uns dann bitte um Tibet kümmern? Habe ich das richtig verstanden? China will den Brahmaputra umleiten? Der Brahmaputra entspringt in Tibet. Also gehört er China. Bloß weil China Tibet annektiert hat, gehört Tibet nicht automatisch China. Meine Damen und Herren, bitte, der Begriff Nation hat für uns doch keine Bedeutung mehr. Wir regieren unabhängig von Staatlichkeit. Darauf hatten wir uns doch geeinigt. Die Hälfte der Menschheit bezieht ihr Wasser aus Tibet. Also ist ein Staat wie Tibet doch ziemlich mächtig. Tibet ist China. Also ist China mächtig. China ist so mächtig, dass es sein tibetisches Wasser in Kasachstan gegen Öl eintauschen muss, weil es selbst kein Öl mehr hat. Ach, und wie mächtig ist Indien? Euer gesamtes Wasser kommt aus Flüssen, die in Tibet entspringen. Unser Wasser ist uns heilig, weil unsere Flüsse heilig sind. Das sind nicht eure Flüsse. Das Wasser aus Asien steht auch uns Russen zu. Wir brauchen Hilfe. Wir sind auf ihre Hilfe angewiesen. Bitte. Fürs Protokoll? Russland bettelt. Wenn Russland unser Wasser will, sie brauchen nur zu fragen. Ruhe! Ruhe bitte! Ruhe! Die Auflösung der Staatlichkeit bedeutet nicht, dass es keine Regulierungsmechanismen mehr gibt. Wir sind doch diejenigen, die... Können wir jetzt bitte zu Israel kommen? In Israel fördern wir vor allem die Entsalzungsindustrie. Und die Salzschlacke, die ihr dabei produziert, leitet ihr nach Gaza um, wo in 5 Jahren niemand mehr leben kann, weil alles von eurer Salzlake zerfressen sein wird. Es gibt keine Delegierten aus Palästina. Jedenfalls werden wir 15% unseres Wasserverbrauchs durch Entsalzungsanlagen gewinnen. Den Rest holen wir uns aus dem Westjordanland. Ja, klar. Von uns Palästinensern. Ihr nutzt 3/4 unseres Grundwasservorkommens, während wir auf dem Trockenen sitzen. Wenn wir einen Brunnen bauen oder Abflussrohre verlegen wollen, müssen wir erst die Kommission um Erlaubnis fragen, in der ihr dann jedes Mal ein Veto einlegt. Aber die Siedler brauchen keine Genehmigung für neue Pumpen. Sie graben uns das Wasser ab und wir sollen es widerspruchslos hinnehmen. Das ist nicht Punkt der Tagesordnung. Es geht hier ausschließlich um die Entwicklung und Wirtschaftlichkeit von Entsalzungsanlagen. Ihr Palästinenser könnt mit Wasser einfach nicht umgehen. Ihr vergeudet es. Ihr entsorgt es unsachgemäß. Ihr verunreinigt Israels Wasser. Das ist eure Art, einen biochemischen Krieg gegen uns zu führen. Ihr baut eure Siedlungen auf den Anhöhen unserer Gebiete. Ihr leitet euer Abwasser in unsere Täler. Ihr baut eine 6 Meter hohe Mauer, um uns auszugrenzen, und darunter verlegt ihr Rohre, um an unser Frischwasser zu kommen. Ihr lenkt euer Abwasser zu unseren Pumpanlagen um, damit es unser Brunnenwasser kontaminiert. Ihr verschmutzt die ganze Westbank und behauptet, wir machen das. Ruhe, verdammt nochmal, und ich lasse den Saal. Wir sind für euch nur Dreck, der in eure schöne Landschaft eindringt. Wir gefährden die Gesundheit eures Staates. Ihr ekelt euch für uns, weil wir nach eurer Scheiße stinken. Wir Amerikaner sind immer um Frieden bemüht, ehrlich. Aber wir wissen genauso gut wie ihr, dass der niemals zustande kommen wird. Und das ist auch gut so. Wenn Abwasser den Keim des Terrorismus ausbrütet, dann müssen die palästinensischen Räume eben einer Desinfektion unterzogen werden. So wie in Ostjerusalem? Das Abwassersystem, das wir euch Palästinenser dort installiert haben, war ganz sicherlich nicht zu eurem Wohl gedacht. Hey, was soll die Scheiße? Lassen Sie das! Kassi! Nehmen Sie die Finger weg! Auf mit der Scheiße! Hey, hallo? In Brasilien mussten Sicherheitskräfte einschreiten. Die als Dolmetscher getarnten Aktivisten wurden verhaftet. Ken Feldhoff hat angedroht, unsere Zusammenarbeit zu beenden, sollte ich das Tonmaterial senden. Auch in Libba fühlt sich Feldhoff, CEO von Del Aqua, bedroht. Dort setzt die Bürgerbewegung um Lilia Wittrock und Humphrey Köhne alles daran, Del Aqua zu enteignen. Der scheinbar aussichtslose Kampf um die Wasserrechte der westfälischen Kleinstadt geht in die nächste Runde. Zerklüftete, rotbraune Felsmassive, davor karge, gelbgraue Hügel, die sich entlang des mattgrünen Flusslaufs des Tigris erstrecken. Die bestellten Felder im Tal reichen bis ans Ufer heran. Aber ein graues Betonmonster durchbricht die Landschaft. Der Elisu-Damm ist einer von 22 Staudämmen des Südost-Anatolien-Projekts der türkischen Regierung. Der See, der hier bald angestaut wird, hat dann eine Fläche fast so groß wie Istanbul. Tuncay Mor ist Minister für Katastrophenschutz in der Türkei. Wir werden über 3% unseres gesamten Energiebedarfs durch das Ilisu-Kraftwerk abdecken. Mit allen 22 Dämmen des Projekts sind es über 30% und die landwirtschaftlich nutzbaren Flächen der Türkei werden sich verdoppeln. Ihr wollt Hasenke vor diesem verdammten Damm fluten. Aber die Stadt ist für uns Kurden unsere bedeutendste Kulturstätte. 70.000 Menschen wollt ihr zwangsumsiedeln. Und in Syrien und in Irak drohen sie wegen euch, ihr lebensnotwendiges Wasser vom Tigris zu verlieren. Masoud Ahmad, ein Kurde, der in Syrien lebt, ist einer von vielen, die seit Jahren versuchen, den Bau zu verhindern. Ken Feldhoff ist als Schlichter eingesetzt worden. Warum glauben Sie, dass Sie der Richtige dafür sind? Ich verstehe jetzt die Frage nicht ganz. Ich vertrete die Vereinten Nationen in den Wasserfragen. Wir versuchen schon seit Jahren, in diesem Konflikt zu vermitteln. Thomas Kiesewetter ist Vertreter einer internationalen Kommission für Umsiedlung, Kulturrettung und Umweltschutz. Marmuster Thomas, ihr Deutschen habt die Versicherungskredite gekündigt. Wir dachten, ihr macht das, damit sie den Bau des Damms einstellen. Wir haben geglaubt, wir bekommen eine Chance, hier zu überleben. Niemand wird gezwungen, hier zu leben. Die meisten sind ohnehin vernünftig und haben die 30.000 Euro Abfindung, die die türkische Regierung ihnen für ihr Land und ihre Häuser angeboten hat, angenommen. Wir mussten die Kredite kündigen, weil keine der Auflagen zur Umsiedlung, Kulturrettung und Umweltschutz eingehalten werden. Das ist eine Lüge. Wir haben für die Bewohner Hasankefs Neubauten auf den gegenüberliegenden Bergen errichtet. Niemand wurde gefragt, ob er dahin will. Und keiner kann sich so einen Neubau leisten. Wir haben sogar ein Konzept erstellt, die historischen Bauten Hasankef abzutragen und in einem Kulturpark wieder aufzubauen. Was aber ohne die zugesicherten Kredite nicht möglich ist. Jetzt steht ihr Deutschen hier und gebt uns die Schuld, dass diese Kulturstätten nicht erhalten bleiben, obwohl ihr die Verträge einseitig kündigt? Ihr habt nie in Betracht gezogen, die Auflagen zu erfüllen. Ihr flutet kurdisches Gebiet, um die Kurden loszuwerden. Und ihr kontrolliert das Wasser vor Irak und Syrien, um sie noch weiter in eure Abhängigkeit zu treiben. Euphrat und Tigris entspringen nun einmal in der Türkei. Was sollen wir dagegen tun? Wer die Quelle hat, der hat die Macht. Was? Das ist... Es ist doch ganz einfach. Es wird Menschen geben, die Wasser kaufen, wenn sie es brauchen, und Menschen, die Wasser anzubieten haben. So ist es. Mehr gibt es im Grunde dazu nichts zu sagen. Wenn Hasankeyf zerstört wird, zerstört ihr unsere Geschichte. Dann verlieren wir Kurden unsere Identität, wenn wir keinen Ort mehr haben, in dem sich unsere Existenz manifestiert, werden wir unsere Seele verlieren. Wir befinden uns hier auf türkischem Boden. Der Ilusu Staudamm ist Ausdruck unserer türkischen Identität. Kurden einfach auslöschen. Wir gestalten nur unsere Zukunft. Wenn wir in den Irak und nach Syrien blicken, dann kann ich wirklich nicht sehen, wie der Damm dort die gesamte Wasserversorgung gefährden soll. Mamustakin, es sind 22 verdammte Staudämme vor Euphrat und Tigris in der Türkei. Ja, die Umsiedlung muss überwacht werden. Die Umsiedlung überwachen? So wie es im Bilecik-Damm gemacht hat? Auffällig sind Dutzende von Militäranlagen, die von der Baustelle des Ilisu-Staudamms 40 Kilometer flussabwärts bis hin nach Hasankeyf errichtet wurden. Überall patrouillieren schwer bewaffnete Soldaten. Ihr Militär verhindert leider den Zugang zu Menschen in Dörfern, die anscheinend nicht ausreichend informiert sind. Den Bilecik-Damm habt ihr Deutschen auch mitgebaut und finanziert. Und da habt ihr 40 Tage früher geflüchtet als angekündigt. Können Sie nicht uns verantwortlich machen? Wir vom Katastrophenschutzministerium haben damals wie heute alle nötigen Maßnahmen zum Wohl der Bevölkerung getroffen. Wenn die Leute die Abfindung einstecken und trotzdem nicht gehen, ist das ihr Problem. Aber Sie wussten nicht, dass geflutet wird. 40 Tage früher. Sie haben geglaubt, sie hätten noch Zeit. Niemand hat Ihnen was gesagt. Die Leute sind morgens aufgewacht, standen ihre Dörfer schon unter Wasser. Die Pferde, die Kuh, die Schafe, die sind alle verreckt und keiner konnte was tun. Und ihr habt zugesehen. Herr Ahmad, es lag wirklich nicht in unserer Macht, das zu verhindern. Wie war das? Koalition zur Umsiedlung? Ja, vor die arbeiten sie doch. Umsiedlung und Kulturrettung. Da gab es wohl nicht, dass es wert gewesen wäre, schätze ich. Wir befinden uns in der Türkei. Da können wir auch nur begrenzen. Ja. Erst lasst ihr die Kurden trinken und dann trocknet ihr den Irak und Syrien aus. Ich denke nicht, dass wir so weiterkommen, Herr Ahmad. Die Türkei macht sich durch das Staudammprojekt unabhängig von Öl und Gas aus dem Iran und aus Russland. Wer will ihr das denn vorwerfen? Zumal es sich um saubere, erneuerbare Energie handelt, die auch der kurdischen Bevölkerung zugutekommt. Wir müssen uns jetzt wirklich über die Rettung der Kulturschätze aus Hasankeyf unterhalten. Pachau, Thomas. Weil ihr dich für eure Museen wollt, ja? Also mir ist immer noch nicht klar, warum wir mit jemandem aus Syrien darüber verhandeln sollten. Weil Syrien ein Teil des Problems ist, Herr Mohr. Ich bin Kurde. Du hast hier keine Rechte! Das ist mein Land. Wir müssen jetzt wirklich ein Abkommen zur Umsiedlung in Angriff nehmen. Ich verstehe auch gerade die ganze Militärbewegung um uns herum nicht. Was geht denn hier vor, Herr Mohr? Es gibt Angriffe auf die Baustelle und die Arbeiter. Die müssen verteidigt werden. Die Entfeindung und die Leute, ohne dass sie überhaupt mitbekommen, dass sie enteignet werden. Und dann kommt ihr mit Panzern, Bulldozern und Brenngas. Und ihr Vermittler wollt uns von Rettung erzählen. Ihr solltet euch schämen. Gut. Also, ich glaube, wir haben genug gesehen. Das kommt jetzt hier. So ist es. Danke, Herr Feldhof. Der Hubschrauber wartet bereits, um uns nach Diyarbakır zu bringen. Wir haben dort alles für weitere Gespräche vorbereitet. Ja, super. Dankeschön. Danke allen. Wir überfliegen das archaisch anmutende Hasankeyf. Die Pfeiler der 1116 errichteten alten Brücke ragen wie Mahnmale aus dem schlammigen Grün des Tigris heraus. Die Pfeiler werden immer kleiner. Wirklich? Sie haben angefangen zu flüten. Deshalb schaffen sie uns hier weg. Zurück in Diyarbakir. Das türkische Staatsfernsehen überträgt gerade die ersten Bilder der Überflutung Hasan Caves. Ken, Sie haben mit anderen Problemen zu kämpfen, oder? Das kann man wohl sagen. Chiara Manning, meine Assistentin, hat mich gerade darüber informiert, dass es Schwierigkeiten in Libba gibt, wo wir von Del Aqua ja gerade die Wasserdienstleistung privatisieren konnten. Offenbar hat es eine Bürgerinitiative dort fertiggebracht, die Bürgermeisterin abzusetzen. Die werden jetzt ihre Trinkwasser- und Sanitärdienstleistungen ab sofort einer öffentlichen Treuhand unterwerfen. Ich weiß nicht, ist das zu fassen? Die leben von uns. Wir finanzieren denen Kindergärten, Bibliotheken, Sportplätze. Und die setzen einfach rechtskräftige Verträge außer Kraft. Was ist denn los mit diesen Leuten da in Westfalen? Denken die jetzt ernsthaft, die kommen damit durch? Ich besuche mit Ken Feldhoff, dem Berater der Weltbank in Wasserfragen, die Schweizer Börse Six Swiss Exchange in Zürich. Hier werden Wasserlizenzen gehandelt. Heute geben Staaten Millionen aus, um Wasser zurückzukaufen, das sie vor 2 Jahrzehnten quasi umsonst abgegeben haben. Gerade haben Australier ihr Wasser von den Chinesen zurückgekauft und die Chinesen machen dabei über 50 Millionen Gewinn. Tamara Zubrigen ist Wassermaklerin. Die Großbanken und Investmentfonds dealen alle mit Wasser. Wir kaufen Land mit Aquifere, Seen, wir kaufen Wasserwerke und Aktien von Unternehmen für Wassertechnologie. Das sind Investitionen, die mehr als der Handel mit Gold oder Kupfer einbringen. Wasser verspricht sprudelnde Rendite. Der Slogan könnte von Ihnen sein, Ken. Ja, das ist absolut zutreffend, ne? Vor 17 Jahren kosteten 1 Million Liter Wasser ungefähr $2. Und heute sind es schon über $2,000. Heute wird Gletscherwasser aus Alaska versteigert. Ich werde für Globewater bieten. Die wollen das Wasser mit Tankern nach China bringen. Da China eine freie Exportzone ist, kann Globewater das Wasser dort von billigen Arbeitskräften in Flaschen abfüllen lassen und direkt vor Ort vermarkten. Vielleicht warten Sie kurz, wir holen Sie gleich ab. Okay, danke. Dann gehen wir schon mal nach oben. Kommen Sie mir. So. Hey! Los! Sie beide hier rein! Hinsetzen! Hab ich gesagt, hinsetzen! Du! Ich? Lass das laufen. Ja. Du sollst das aufnehmen. Ja. Wir werden so lange hier festgehalten, bis ihr uns zugehört. Solange bis ihr unsere Forderung erfüllt. Leute, ihr habt hier wirklich den Falschen. Ich bin hier nur ein einfacher Broker. Du bist keine Broker. Du bist Feldhoff, Chefberater der Weltbank. Vorsitzender des Weltwasserrats. CEO Delacroix. Also, haben wir den Richtigen. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Ich sehe nicht, was ich für euch tun kann. Du hast der Weltbank gesagt, was wir in Botswana tun mussten. Damit sie uns hilft. Ihr nennt euer Helfer Strukturanpassungskredit. Agir? Ja. Mein Name ist Mompati Seloluan. Früher war ich ein kleiner Bauer und ich konnte meine Familie ernähren. Aber ihr müsst industrielle Agrarwirtschaft machen. Habt ihr gesagt, das funktioniert bei uns auch. Ihr müsst mehr Viehzucht machen, habt ihr verlernt. Aber Vieh braucht noch mehr Wasser. Unser Land ist verdunstet. Die Enten sind verdorrt. Früher hätte ich auch ein eigenes Haus. Und ihr habt gesagt, du brauchst eine Spülertoilette. Alle brauchen das, habt ihr gesagt. Aber Spülertoilette brauchen viel Wasser. Plötzlich wurden meine Kinder krank. Und die Kinder von meinem Bruder. Und dann mein Bruder. Die Cholera kam nämlich aus dieser Toilette. Meine Tochter, meine kleine Tochter ist daran gestorben. Precious. So ist meine Tochter. Hier, sieh dir das Foto an. Beautiful. Was heißt das in deiner Sprache? Sie ist wunderschön. Wunderschön. Ja. 5 Jahre alt ist sie geworden. Sehen Sie dir an, Ferhoff. Die Weltbank sagt, deutsche Spültoilette funktioniert wunderbar. Warum nicht auch bei euch? So macht ihr das überall auf der Welt. Und Deutschland und die Schweiz zahlen Entwicklungshilfe an Delacroix oder Times Hotel. Mein Jüngster heißt Dimsi. Sieh dir das Foto an. Sieh das Foto an. Er ist verhungert. Er ist einfach immer weniger geworden. Ich konnte nichts tun. Hätten wir nicht auf euch gehört. Dipsy hätte nicht mal gewusst, was Hunger ist. Natürlich. Natürlich gibt es Auflagen für Kredite. Aber soweit ich weiß, gibt es auch zum ersten Mal so etwas wie Wohlstand in Botswana. Vor dem Wohlstand mussten wir euch unser Land verkaufen. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Mehr Geld? Wollt ihr einen Schuldenschnitt? Wir wollen unser Land zurück. Ich bin Carlos Veron, von Stamm der Guarani. Unter unserem Land liegt der Guarani Aquifer. Die ganze Welt konnte 200 Jahre lang davon trinken. Aber jeder, der uns Indianer auf unserem Land sieht, will nichts davon hören, dass es unser Land ist. Jeder möchte, dass wir nirgends mehr zu sehen sind. In Paraguay verkaufen sie unser Land an die Familie von George W. Bush. In Brasilien haben sie unser Land an internationale Brauerei verkauft. Weil das Wasser so rein ist, wollen es alle für sich haben. Aber ihr wisst nicht, wem das Wasser gehört. Es ist das größte Aquifer der Erde. Mit Hilfe der Weltbank wollen sich Paraguay und Brasilien darüber verständigen, wem das Wasser gehören soll. Derjenige, der das Land über den Wasser besitzt, wird über das Wasser bestimmen können, heißt es. Alle meinen, das Land zu besitzen. Aber das Land gehört uns Indianern. Alle wissen das. Mein Sohn wäre heute 10 Jahre alt geworden. Rivaldo. Rivaldo lebt nicht mehr. Er hat sich umgebracht. Viele unserer Kinder bringen sich um, weil sie keine Hoffnung mehr haben. Ihr wollt uns auslöschen, so wie ihr Rivaldo ausgelöscht habt. Nach dem Motto, wenn es uns nicht mehr gibt, gehört uns auch das Land nicht mehr, denkt ihr. Aber wir leben noch. Und weil den Guarani das Land gehört, bestimmen sie, was auf dem Wasser ihres Aquifer wird. So werdet ihr doch entscheiden, nicht wahr? Du willst so entscheiden. Leute, ihr könnt doch nicht annehmen, dass ich allein darüber entscheiden kann. Doch. Investmentfonds, Japan, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate kaufen sie Land von Staaten in Asien, Afrika und Lateinamerika auf. Kambodscha muss ein Viertel seiner Landfläche an die Privatunternehmen verkaufen, nachdem die Weltbank sich mit dir beraten hat. Und jetzt sitzt du hier, sorgst dich ums Leben, weil es dein eigenes ist. Mein Name ist Mompati Seloruani. Ich und Carlos Veron von den Guarani haben gesagt, was zu sagen ist. Jetzt bist du dran, Veron. Ja, Veron hier. Sorgen Sie für eine Konferenzleitung mit dem Generalsekretär und mit den Exekutivdirektoren. Und am besten holen Sie sich gleich noch einen von den Bushs dazu. Ja, sofort. Nein, Sie sind bewaffnet, also nicht eingreifen. Haben Sie das verstanden? Sie sollen hier auf keinen Fall eingreifen. Was für ein Teufel ist das? Raus! Sie lassen ihn da raus! Am Ende wurde niemand verletzt. Dennoch sitzt der Schock tief. Ken, Sie planen eine kurze Auszeit? Ja, es muss auch mal sein, zwischendurch. Ich hoffe, Sie kommen mit mir. Mia. Während wir in Spanien sind, wird meine Assistentin mit unseren Anwälten eine Klage in der Causa Libba vor dem ICSID vorbereiten. Das ist das internationale Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten. Das ist ein Schiedsgerichtshof, der über nationalem Recht steht und zwischen den Konzernen und Staaten richtet. Wir verklagen die Kommune auf Schadenersatz. Weil Libba seine Wasserversorgung wieder unabhängig von Del Aqua betreibt. Ich bin so ziemlich überzeugt, dass hier nur zu unseren Gunsten entschieden werden kann. Ken Feldhoff hat mich nach Andalusien in ein malerisches Luxusresort nahe Cadiz eingeladen. Warum hier, Ken? Ich liebe diesen Golfplatz. Sehen Sie sich doch mal um. Ja. Eine einmalige Anlage. Ja. Was ist denn Ihr Handicap, Mia? Oh, also ich habe ewig nicht gespielt. Erwähnen Sie das bloß nicht, wenn wir nachher auf unsere Partner treffen. Kann ich nicht einfach nur zusehen? Lächeln Sie und spielen Sie mit. Sie werden wahnsinnig viel erfahren. Über die Wasserproblematik in Andalusien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Okay, also ich glaube, ich werde einfach nur aufnehmen. As you like it. Habib! Mein alter Freund, fall nicht über das Schild. Das ist mein alter Freund, Habib Abdulrahman. Er vertritt die Emirate im Weltwasserrat. Hier, Shelley. Er ist sowas wie ein Wasserarchitekt. Das freut mich sehr. Jorge Asensio von den Rechtskonservativen. Buenas tardes. Dani Tosca von den Sozialdemokraten aus dem Senado. Hola. Hallo. Mia zeichnet alles auf, ne? Aber das wisst ihr ja. Also gut. Na ja, dann spielen wir. Ich glaube, ich nehme den Driver. Danke. Jorge und Dani streiten sich seit Jahren, wie sie den Süden Spaniens mit Wasser versorgen wollen. An der ganzen Costa del Sol gilt bereits. Wow, nicht schlecht. Mhm. Ja, nicht schlecht. Eine Erlassbeschränkung des Wasserverbrauchs. Wie kontrollieren Sie das denn? Wir haben ein Satellitensystem zur Überwachung. El Siete, por favor. Allerdings fördern wir die Tourismusbranche mit staatlichen Zuschüssen. Ferien- und Golfanlagen wie diese hier. Benötigen viel Wasser. Die Konservativen haben ein Kanalprojekt initiiert. Lebedo am Norden führt genügend Wasser, um auch den Süden mit versorgen zu können. Wir haben dieses Projekt nicht weiter verfolgt, als wir an die Regierung gekommen sind. Wir haben lieber in Entsalzungsanlagen direkt vor Ort investiert. In den Vereinigten Arabischen Emiraten setzen wir auch auf Entsalzungsanlagen. Unsere Wasserressourcen werden sich nämlich spätestens in den nächsten 50 Jahren erschöpft haben. Gibt es in Dubai nicht einen Golfplatz, der nach Tiger Woods benannt ist? Ja, der ist berühmt. Große Persönlichkeiten aus der ganzen Welt kommen zu uns, nur um auf diesem Platz zu spielen. Wir brauchen allerdings täglich 16 Millionen Liter Wasser für die Instandhaltung. Ohne Entsalzungsanlagen wäre das nicht möglich. Wenn wir eine Alternative zum Öl finden, dann seid ihr innerhalb eines Monats pleite. Eine Woche dauert es ungefähr, bis eure Wasservorräte aufgebraucht sind. Ja, das wäre eine Katastrophe. Ja. Was würde das Ende für Tiger Woods bedeuten? Sehr gut. Woher kommt dann das Wasser für die Costa del Sol, wenn der Bau der Entsalzungsanlagen gestoppt wurde und der Kanal für das Wasser des Ebro noch nicht fertiggestellt werden konnte? Wir holen es uns aus Österreich. Die Kosten für die Kommunen mussten deshalb enorm erhöht werden. Wer nicht bezahlen kann, dem stellen wir das Wasser ab. Da sind Jorges Konservativen und wir uns ausnahmsweise einig. Erhöhen sich dann auch die Kosten für die Ferienanlagen? Nein, die fördern wir ja. Die Touristen haben Vorrang. Schließlich leben die Menschen ja hier von ihnen. Aber am Ende werden auch die Konservativen begreifen, dass es ohne Entsalzungsanlagen einfach nicht geht. Ja, was ist los? Alles in Ordnung? Nein, ich weiß nicht. Ich glaube, mir ist irgendwie ungeheuer übel. Es ist bestimmt die Sonne. Hey, Kenny! Das Kart! Hey, worauf wartest du? Danke, ich brauche keinen Wagen. Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Danke, ich komme allein zurecht. Ich brauche keinen Wagen, ich laufe, danke. Ken Feldhoff hat zu Sundownern am Pool geladen. Ich habe entschieden hinzugehen, obwohl mir diese Männer unerträglich sind. Und ich keine Lust mehr habe, mir selbst einzureden, dass ich mich professionell verhalten muss, weil ich oder der Sender oder wer auch immer das von mir erwartet. Ja, geht's wieder besser? Vielleicht hat sie diese Geiselnahme doch mehr mitgenommen, als sie sich eingestehen wollen. Ihr habt mitbekommen, was uns in Zürich an der Börse passiert ist. Dass uns dieser wahnsinnige Typ aus Botswana zusammen mit diesen vollkommen wild gewordenen Guarani-Indianer festgehalten hat. Die Kriege ums Wasser, die uns die Massenmedien als unvermeidlich schildern, werden nicht mit Soldaten oder Kampfdrohnen geführt, sondern von Wasserkriegern, die sich an den Börsen als Rohstoffhändler ausgeben. So Handelsleute waren das ganz sicher nicht. Wenn es Krieg ums Wasser gibt, dann ist nicht Wasser die Ursache. Es wird ein Krieg sein, der auf der Suche nach einem Anlass war, um das Wasser fand. Schön gesagt, Herr Bieb. Schön gesagt, Herr Bieb. Ja. Alles in Ordnung? Alles ganz prima. Dani, dein Drink. Ah, gracias. De nada. Also ich bin jedenfalls froh, dass wir Andalusien noch ein wenig genießen können. Das klingt so fatalistisch. Hm. Ihr werdet die Wüste nicht aufhalten können. Die ist schon längst aus Nordafrika zu euch hinübergesprungen und jetzt werdet ihr sie nicht mehr los. Wir sprechen doch die ganze Zeit über mögliche Lösungen. Ich meine nicht deinen Ebro-Kanal. Ich meine die Flüchtlinge. Der Flüchtlingsstrom, mit dem ihr seit ein paar Jahren zu tun habt, das sind doch alles nur politische Armuts- oder Kriegsflüchtlinge. Das sind nur die Vorboten. Mindestens 60 Millionen Wasserflüchtlinge werden sich demnächst auf den Weg machen. Und Europa und Nordamerika werden nicht umhin können, sie bei sich aufzunehmen. Flüchtlinge aus den Vereinigten Arabischen Emiraten? Auch, natürlich. Ken hat es gesagt, Dubai ist dem Untergang geweiht. Und was werdet ihr gegen diese Flüchtlingswellen unternehmen, wenn ihr nicht einmal mit ein paar Kriegsflüchtlingen fertig werdet? Mit Verlaub, Habib, das ist natürlich Unsinn. Du weißt, es gibt unter der Erde und vor allem unter dem Meeresboden Süßwasservorkommen unermesslichen Ausmaßes. Wir müssen nur die Reservoir erschließen. Mhm. Und wer verteilt denn das Wasser in die Armutsregionen? Im Sudan wurde ebenfalls ein riesiges Reservoir entdeckt. Das du erschließen wirst? Wir arbeiten dran. Mhm. Natürlich. Natürlich. Und was ist mit den Vorkommen auf dem Mars? Dort gibt es endlose Gletscher. Natürlich. Marswasser. Die Flüchtlinge werden kommen. So oder so. Unsere nationalen Interessen müssen im Vordergrund stehen. So denken alle in der Europäischen Union. Das betrifft auch die Wasserversorgung. Bis ihr mit eurer Politik der nationalen Interessen zu einer Entscheidung gekommen seid und die auch in die Tat umsetzen könnt, da haben wir euer Wasser aus dem Ebro längst abgepumpt, abgefüllt und an euch zurückverkauft. Das machen wir überall. Ganz genau so. Ja, wir brauchen nur hinzugehen, wo die Ressourcen sind. Wir haben die Technik, wir haben das Kapital. Also machen wir uns die Ressourcen zu eigen und übernehmen dann auch die Versorgungsdienstleistung vor Ort. In Lübeck in Deutschland hat das nicht so gut funktioniert. Abwarten. Niemand würde dich ermächtigen, dir Wasser aus dem Ebro anzueignen. Du hättest keine Legitimation. Für mich gibt es keine Grenzen. Weder territoriale noch verfassungsrechtliche. Oder, Habib? Nein. Aber das wissen Jorge und Dani natürlich. Sie wissen aber auch, dass deine reizende Freundin ihr Aufnahmegerät mitlaufen lässt. Stellen Sie das doch endlich mal aus, Mia. Wir sind hier, um uns zu erholen. Wieso? Ich erhole mich prächtig. Ich trinke hier mit vier fantastischen Männern auf unsere Zukunft. Quasi ist die ganze Welt um mich versammelt, hat man meinen. Es mangelt niemandem an nichts, weil so viel Sachverstand und Empathie und Leidenschaft einfach unwiderstehlich sind. Ich frage mich nur, warum wir nicht besser unterhalten werden. Wahrscheinlich denken sie, sie unterhalten mich. Wahrscheinlich meinen sie auch, es liegt jetzt an mir, sie zu unterhalten. Oder erwarten wir noch andere Hostessen? Ja, ich finde, das reicht jetzt. Ich könnte euch ein wenig verwöhnen. Ihr seid doch bestimmt gewohnt, verwöhnt zu werden. Das ist die andalusische Sonne. Der Alkohol verträgt sich nicht mit ihr. Wieso? Kommt wenigstens ein von euch. Oh, ich weiß was, ihr könntet um mich spielen. Ihr spielt doch offenbar um alles. Da halte ich mich raus. Wir sollten etwas Wasser trinken, mehr. Kommt schon, ihr seid doch Spieler. Wir haben für heute genug gespielt. Dann stellen Sie das Gerät aus. Warum jetzt wird es doch jetzt interessant? Sie sollen das Gerät ausstellen. Ich denke nicht dran. Soll ich machen? Dann mach ich. Nehmen Sie die Finger da weg, das dürfen Sie nicht. Nehmen Sie die Finger da weg! Ich bin zurück in Deutschland. Libbe hat seine Wasserversorgung wieder öffentlicher Treuhandschaft unterworfen, wogegen Del Aqua vor dem Internationalen Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten geklagt hat. Das Urteil wird mit Spannung erwartet, da es sich um einen Präzedenzfall handelt, der die gesamte Wasserwirtschaft in Deutschland betrifft. Ken Feldhoff wird zur Urteilsverkündung vor Ort erwartet. Das ICSID hat gerade zugunsten der Gemeinde entschieden. Libber darf seine Wasserdienstleistung weiterhin öffentlich treuhänderisch betreiben. Del Aqua erhält eine Abfindung und Schadensersatz in Höhe von 85 Millionen Euro. Außerdem behält Del Aqua die Wassernutzungsrechte für das von Del Aqua erworbene Land und kann somit weiterhin die Vorkommen für seine Flaschenwasserproduktion nutzen. Chiara, das Urteil ist rechtsgültig und unanfechtbar, stimmt das? Ja, das ist vollkommen richtig. Ich meine, ich verstehe das ja, wenn die Gemeinde sagt, wir wollen das nicht. Ja, das ist ihr gutes Recht. Aber trotzdem mussten wir von Del Aqua sie verklagen. Das ist nun mal unser gutes Recht. Chiara Manning ist Waterhunter und die Assistentin von Ken Feldhoff, dem CEO von Del Aqua. Wie sieht die Zukunft von Del Aqua in Libber aus? Naja, also wir werden natürlich den Leuten trotzdem ein guter Nachbar bleiben. Ja, wir zahlen Steuern. Wir fördern Sportvereine, Bibliotheken, wir initiieren sogar ein Umweltzentrum. Also, Sie können sehen, dass Del Aqua an einer weiteren Konfrontation überhaupt nicht interessiert ist. Ken, ich nehme an, Sie sind zufrieden mit dem Ausgang? Ja, ohne Wasser gibt es keine Nachhaltigkeit für unsere Aktionäre und unser Unternehmen. Die fortwährende Verfügbarkeit hat oberste Priorität für unser anhaltendes Wachstum. Und natürlich für unsere Fähigkeit, Konsumentenbedürfnisse weltweit zu befriedigen. Drei Monate sind vergangen, seit die Gemeinde die Versorgung mit Trinkwasser und Sanitärdienstleistungen wieder selbst übernommen hat. Und die Probleme werden immer größer. Dafür verantwortlich sind die tiefen Bohrungen von Del Aqua, die alle anderen vom Zugang zu örtlichen Grundwasservorkommen und unterirdischen Quellen abschneiden. Auch Seen und Flüsse werden in Mitleidenschaft gezogen und verlanden allmählich. Wir müssen das Flaschengeschäft aufgeben und das gesamte Wasser der Stadt zur Verfügung stellen. Ach, das können wir uns nicht leisten. Tobias und Lilia Wittrock widersetzen sich nach wie vor erfolgreich einer Übernahme ihrer Mineralwasserquelle durch Del Aqua. Über die Zukunft ihres Wassers sind sich die beiden aber offenbar uneins. Wasser darf keine Ware mehr sein. Ach, komm, hör auf. Hör zu, du musst etwas produzieren, damit es eine Ware wird, ja? Aber eine natürliche, die Natur zu kommerzialisieren, ich das ist falsch. Ich filtere das Wasser. Ich fülle es in Flaschen ab, also produziere ich eine Ware. Aber wenn du eine natürliche Ressource kommerzialisierst, ja, wenn du öffentliches Eigentum zu privatem machst, dann habe ich die Kontrolle darüber. Du kannst doch einen Preis dafür festsetzen, meine Liebe. Nein, das nicht. Ja, aber natürlich. Du machst genau das Gleiche, was Del Aqua macht. Ja, wir leben nun mal in einer freien Marktwirtschaft. Genau das Gleiche, ja. Freie Marktwirtschaft. Die Stadt muss 85 Millionen Euro an Del Aqua bezahlen. Weißt du, wie viel das ist? Das ist viel mehr als der Haushaltsetat von einem ganzen Jahr. Ja, und Libber hat kaum mehr eigenes Wasser. Wir sehen einfach zu, wie Del Aqua unser Wasser durch die Pipeline in ihre Flaschen in die Schweiz schießt. Ja. Hör zu, Tobias. Wir haben Wasser, mit dem wir helfen können, mit der Saadian. Ja, wie du sagst, die Stadt ist pleite. Sie kann mein Wasser nicht bezahlen. Dein Wasser? Ja, mein Wasser. El Moy Malek? Was heißt das? Unser Wasser. Ich verstehe das nicht. Ich habe 30 Mitarbeiter hier zu beschäftigen. Was denkst du denn? Soll ich die alle entlassen? Allah, mir darf die hin. Mir darf die hin. Ach komm. Humphrey Köhne, der Sohn der abgesetzten Bürgermeisterin Linda Köhne, führt gemeinsam mit Lilia Wittrock eine Bürgerinitiative an, die sich nicht mit dem Urteil des ICSID abfinden will. An einer Podiumsdiskussion nehmen auch Chiara Manning von Del Aqua und Lilias Mann Tobias teil. Es geht hier nicht um uns, Leute. Egal, wo wir hinsehen, egal, wo es welche Probleme auch immer mit der Trinkwasserversorgung und der Infrastruktur gibt, sind es lediglich 11 Milliarden Dollar, die man jährlich bräuchte, um diese ganzen Probleme weltweit zu lösen. Das klingt viel, das ist es aber gar nicht, wenn man bedenkt, dass wir in den reichen Ländern allein ca. 20 Milliarden Dollar jährlich nur für Mineralwasser aus Flaschen ausgeben. Alle Menschen brauchen Wasser, ja? Es gehört zu den gewöhnlichsten Dingen der Welt. Und deshalb eignet es sich so gut als Statussymbol. Es sagt einfach etwas über dich aus, ob du dir ein Mineralwasser für 50 Cent oder für 5 Dollar kaufst. Ja, wollen Sie damit sagen, mein Wittrock Mineralwasser kann gegen Ihre Marke nicht bestehen, weil es zu billig ist? Nein, die sind nicht billig genug. Das können Sie sich nicht leisten. Und Sie sind nicht teuer genug, um als exklusiv zu gelten. Sie sind einfach unbedeutend und deshalb nicht überlebensfähig. Also das reicht. Aber es ist die Wahrheit. Das muss ich mir nicht bieten lassen. So. Wir werden verhindern, dass durch Ihr Wassermanagement unser Grundwasser, unsere Seen und Flüsse weiter gefährdet werden. Und deshalb haben wir einen Mehrheitsbeschluss gegen den massenhaften Abtransport unseres Wassers. Wir wollen hier in Libber eine lokale Ökonomie, die auch der Natur gerecht wird. Und deshalb werden wir die Grundsatzentscheidungen, die unseren Lebensraum berühren, in Zukunft selbst treffen. Es ist immer dasselbe. Ja? Wenn vom Schutz und dem Rechten der Natur gesprochen wird, dann wird der Mensch einfach ausgeklammert. Als wäre er etwas außerhalb der Natur. Jemand, der ihr nur als Gefährder begegnet, sich an ihr bereichert oder sie zerstört, so wie sie es selbst nie tun würde. Aber was ist denn der Mensch, wenn nicht Natur? Wenn der Mensch missachtet, was sogenannte Naturschützer Natur nennen, dann bedeutet das nur, dass die Natur mit sich selber ringt. Und das müssen wir akzeptieren. Wir müssen der Natur ihren freien Lauf lassen. Sie begreifen einfach nicht, dass es sich bei Wasser um ein Menschenrecht handelt, dessen Einhaltung genau diejenigen, die sich dazu verpflichtet haben, es einzuhalten, leider vergessen haben. Und den Menschen trennen wir keinesfalls von der Natur ab. Ganz im Gegenteil. Ein Fluss kann nämlich auch Menschenrechte erhalten. Das haben sie uns in Neuseeland ja gerade vorgemacht. Da haben sie den Whanganui-Fluss als Person anerkannt. Was wiederum bedeutet, er erhält alle kompletten Menschenrechte. Er kann sie jetzt auch verklagen, wenn sie ihn missbrauchen. Also, Fakt ist, Ihre Gemeinde schuldet uns 85 Millionen Euro. Das Wasser unter dem Land, das Sie uns verkauft haben, das gehört uns. Sie haben Ihre Trinkwasserversorgung und Sanitärdienstleistung nicht im Griff. Das ist nicht unser Problem. Sie haben uns den Auftrag dafür entzogen und jetzt müssen Sie selbst zusehen, wie Sie zurechtkommen. Wir holen uns unser Land und unser Wasser zurück, egal was es uns kostet. So. Egal. Danke. Zwei Monate später. Aus der Bürgerinitiative ist eine Widerstandsbewegung geworden, die auch vor illegalen Aktivitäten nicht zurückschreckt. Unser Ziel ist es, der Lagwa zu enteignen. Aber bis dahin müssen wir halt so gucken, wie wir an unser Wasser kommen. Setzen Sie sich das Nachtsichtgerät auf. Okay. Geht es? Okay, los geht's. Das hier ist die Route, auf der sie mit dem Tanklaster das Wasser abtransportieren. Und hier parallel verläuft die Pipeline. Sehen Sie? Zuerst haben wir nur die Laster gekapert. Die Pipeline ist das bessere Ziel. Passen Sie mal auf. Sie zapfen die Pipeline an. Aber es fällt doch auf, wenn ihr da immer wieder Löcher reinhämmert. Ist wie Katze und Maus. Sie haben inzwischen ein privates Sicherheitsunternehmen engagiert. Und diese bewaffnet. Deshalb haben wir aufgehört mit den Lastwagen. Ist viel zu gefährlich. Achtung, runter! Was? Die Patrouille, wir müssen weg. Ich kann was nehmen. Ein Jahr lang habe ich den Wassermanager Ken Feldhoff begleitet. Zum Schluss beschäftigt mich vor allem eine Frage, die ich ihm noch stellen möchte. Ist es nicht doch denkbar, dass in Zukunft regelrechte Kriege um die Ressource Wasser geführt werden? Es wird sicher Kriege geben, bei denen Wasser als Vorwand dient. Und wenn Sie Ihr Verhältnis zu Wasser in einem Satz beschreiben müssten? Wasser ist Gott. Dann herrschen Sie also über Gott? Wenn Sie so wollen, ja. Die Wasserkrieger. Ein Hörspiel in zwei Teilen von Tim Staffel. Teil 2. Es sprachen Mia Schelling, Henrike von Kuig, Ken Feldhoff, Michael Rotschopf, Chiara Menning, Anna Schut, Tobias Wittrock, Ronald Kukulis, Lilia Alma-Wittrock, Miriam Abbas, Linda Köhne, Johanna Gastorf, Humphrey Köhne, Robert Alexander Beer und viele andere. Technische Realisation: Benno Müller vom Hofe und Steffen Jahn. Regieassistenz: Sophie Garke. Regie: Tim Staffel. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks in Kooperation mit Deutschlandradio 2017. Dramaturgie: Martina Müller-Wallraff.